وتشطف سري داخل فكرك بيبي دوب اسمعني من مقاك يعيش البدايه بيوتشك لايك بتسيبني شفتي بقش مايك وتشطف سري داخل فكرك بيبي دوب اسمعني من مقاك يعيش البدايه بيوتشك لايك بتسيبني شفتي بقش مايك حاطط لي ضياك بابري بيضل لي لا فيك جرماني تتعبك بوي بلو Und die Arsch wie Odeo 90% die Gissen in mein Range Rover Denn wir ticken wie ne Daytona Bella Flex aus Bogota Echte Ganova mit Packs und Pullover Und ich bretter überm Kudamm, Digi Mit meinem Bruder, Digi Gib mir paar Hooper, Digi Kapius am Ruska, Digi Und ich stand mit dir die ganze Nacht im Kreis Baby, du bist meine Nummer 1 Ja, ich liebe deinen Gucci Kleid Bitte tut mich auf die weißen Eis Und ich tanze mit dir die ganze Nacht im Kreis Baby, du bist meine Nummer 1 Ja, ich liebe deinen Gucci Kleid Aber trink mich auf die weißen Eis Wir haben gelernt, dich bei den Bullen zu singen Sag ihm keiner, soll Champagner bringen Ich will Gucci, Louis, Bitches im Swing Denn das ist genau mein Ding Und ich stand die ganze Nacht mit dir am Strand Gestern waren wir nicht, heute sind wir weltbekannt Wer du merkst, was das ist was? Gib mir deine Hand Ja, ich passe auf dich auf und du hast nie wieder Angst Im SL durch die City Beiß mich fest wie ein Titi In Samra Kapi Digi Und wir haben Tupac Biggie Gib ihm Und ich stand mit dir die ganze Nacht im Kreis Baby, du bist meine Nummer 1 Ja, ich liebe deinen Gucci Kleid Bitte tritt mich auf die weißen Eis Und ich tanze mit dir die ganze Nacht im Kreis Baby, du bist meine Nummer 1 Ja, ich liebe deinen Gucci Kleid Aber tritt mich auf die weißen Eis